Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, hallo, mein Name ist Nico Kern. Ich bin Mitglied des Landtags in NRW, Mitglied der Piratenfraktion und ich bin Mitglied im Europaausschuss und dessen auch gleichzeitig dessen Vorsitzender. Ich würde euch gerne heute was erzählen zu einer parlamentarischen Initiative, die wir ergriffen haben, zum Thema Liberalisierung der Trinkwasserversorgung in Europa. Da gibt es eine EU-Richtlinie, einen richtigen Vorschlag von Anfang 2011 seitens der EU-Kommission, die sich um die Konzessionsvergaben dreht. Und davon sind auch die Stadtwerke, die kommunalen Stadtwerke betroffen. Und da dann insbesondere auch die Trinkwasserversorgung. Und wir finden, dass es ein sehr wichtiges Thema ist und dass die Trinkwasserversorgung so entscheidend ist und Trinkwasser ein lebenswichtiges Gut ist, das kein normales Handelsgut ist und dass es sich da verbietet, diese Märkte zu liberalisieren und zu privatisieren, weil die Erfahrung aus anderen EU-Staaten und auch wenn man sich Deutschland mit Berlin anschaut, gezeigt hat, dass eben eine Privatisierung der Trinkwasserversorgung dazu führt, dass die Trinkwasserqualität sinkt und die Preise in der Regel steigen. Und da sagen wir, da wollen wir auf jeden Fall einen Riegel vorschieben. Da gibt es ja jetzt auch eine dankenswerte Initiative, eine Bürgerinitiative auf EU-Ebene, die jetzt bereits schon 1 Million Unterschriften gesammelt hat. Und das an diesem Bürgerwillen möchten wir auch in den verschiedenen Parlamenten Rückendeckung geben. Wir haben also auch in den anderen Landesparlamenten im Saarland und in Schleswig-Holstein gleichlautende oder ähnliche Anträge eingebracht, die sich dagegen aussprechen, dass EU-weit die Trinkwasserversorgung liberalisiert und privatisiert werden soll. Da laufen im Moment noch Gespräche. Vielleicht gibt es hier auch sozusagen einen fraktionsübergreifenden Antrag im NRW, Landesparlament, im Landtag. Das entscheidet sich jetzt in den nächsten Stunden. Und debattiert wird das Ganze dann am Mittwoch im Plenum. Und da bin ich mal gespannt, wie sich der Landtag entscheidet. Im Moment sieht es so aus, dass es hier eine ganz klare Mehrheit für unsere Position gibt, dass wir uns dagegen aussprechen, dass die Trinkwasserversorgung in private Hände fällt. Ja, soweit zu dem Thema. Bleibt dran. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, gut, dann können wir auch direkt ins Interview einsteigen. Cremenest hier, Bernd Gerard. Ich habe es mal wieder in den Landtag geschafft. Es ist schön, dass ihr euch mal wieder die Zeit nimmt, um das direkt zu sagen. Ja, du hast gerade schon 2, 3 Dinge angesprochen. Meine Frage wäre einfach erstmal, du sagtest, man hat das im europäischen Ausland gesehen und auch in Berlin. Was passiert, wenn der Wassermarkt liberalisiert wird? Kannst du das ein bisschen für die Zuhörer, Zuschauer definieren oder erzählen, was da passiert ist? Ja, in Berlin gibt es ja da schon im 2011 mächtigen Streit drüber, wie da die Privatisierung gelaufen ist. Ich glaube, Viola war da auch mit involviert, was halt dazu geführt hat, dass die Preise steigen, ja, nachdem sie in private Hände, nachdem die Trinkwasserversorgung, die Stadtwerke in private Hände gewechselt sind. Und Ähnliches kennt man aus England und in Portugal. Da ist es jetzt auch so, dass sie durch die Finanzkrise dazu gezwungen sind, irgendwie das Tafelsilber weiter zu verscherbeln, ja, Staatseigentum zu verkaufen, um sich irgendwie zu refinanzieren. Und unter diesem Druck hat man das dann auch in Portugal getan. Und da sieht man dann auch, dass die Trinkwasserqualität halt sinkt und die Preise steigen. Private Investoren haben eben nicht, die sind gewinnorientiert und haben eben nicht das Interesse, in die Infrastruktur zu investieren, weil das sind nur Kosten. Ja? Aber das ist halt notwendig, um die Trinkwasserqualität aufrecht zu erhalten. Und da hat halt ein privater Investor andere Interessen als die Kommune oder das Land. Klar. Also ich kenne das nur so, war in Spanien in Flitterwochen und wurde gesagt, Trinkwasser aus dem Hahn, also mal Wasser aus dem Wasserhahn nicht trinken, sondern das gekühlte Wasser kaufen. Ich weiß nicht, liegt das da dran oder war das vorher schon anders? Weißt du das? Da will ich jetzt nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen. Also dass da andere Wasserstandards auch sind als in Deutschland, schon ja, historisch bedingt, ist auch klar. Ich will das jetzt nicht nur darauf schieben, aber man hat halt gesehen, nachdem halt der Wechsel stattfand, wurde es halt eben noch schlechter, dass man dann echt Probleme hat, noch vernünftige Wasserqualität zu bekommen, ist halt schon ein arges Problem. Und das wollen wir auf jeden Fall, also wir wollen hier schon auch in Deutschland dann zumindest die Standards halten und uns nicht dann nach unten angleichen. Ja, also das ist, denke ich mal, die falsche Entwicklung. Wir sollten eher sehen, dass wir europaweit vernünftige Standards bekommen. Ja, und man sieht ja auch, der Protest ist ja da, ist ja enorm, was sich da jetzt an Aktivitäten entwickelt hat, Bürgerinitiative, und das ist ja auch nicht folgenlos geblieben. Am Donnerstag war der Herr Barnier, der zuständige Binnenmarktkommissar im Europaparlament, im zuständigen Ausschuss, und ist dort schon zurückgerudert und hat seinen Vorschlag abgeschwächt. Das wurde jetzt in den deutschen Medien als großer Erfolg gefeiert. Und wurde gesagt, ja, Sturm im Wasserglas fällt aus oder ist abgeblasen. Was er gemacht hat, ist aber lediglich zu sagen, wir machen das jetzt, wir gucken uns das spartengenau an und sagen, also es gibt eine 80, in dem Vorschlag von der EU-Kommission, vom Herrn Barnier war halt bislang vorgesehen, dass wenn das Stadtwerk auch außerhalb seines Stadtgebiets Kunden beliefert, im erheblichen Ausmaß, mehr als 20%, dann muss es ausgeschrieben werden. Und da gibt es jetzt ja Stadtwerke, die sowohl Strom liefern als auch Wasser und so weiter. Und da wurde es insgesamt betrachtet, der Umsatz. Und jetzt soll es wohl spartengenau ablaufen, wenn ich seine Aussage richtig interpretiere. Das heißt, es wird nur geguckt, wie viel das Wasserwerk an Umsatz macht außerhalb des Stadtgebietes. Und gut, das ist halt ein gewisses Zurückrudern, aber die Grundintention bleibt halt bestehen. Ja, es gibt auch da Wasserwerke, die dann immer noch unter diese Voraussetzungen fallen, wo dann ausgeschrieben werden müsste. Und wir sind einfach dafür, dass man sagt, nein, das geht in die genau falsche Richtung. Ja, es reicht nicht, dass man hier so ein bisschen zurücknimmt, sondern dieses ganze Anliegen muss gestoppt werden und es muss wieder genau in die entgegengesetzte Richtung laufen, dass man halt wichtige Infrastruktur, und dazu gehört natürlich die Trinkwasserversorgung, in kommunaler Hand ist und dass dort sozusagen die Bürger darüber auch politisch entscheiden können, wie gut ihre Trinkwasserversorgung ist. Und das können sie eben nicht mehr, wenn es in privater Hand ist, dann haben sie überhaupt keine Einflussmöglichkeiten, sind dann mit steigenden Preisen und mit sinkender Qualität gleichzeitig konfrontiert. Genau, wenn es dann irgendwann ganz weit runterläuft, ich glaube, das ist gerade die Diskussion statt in Berlin, wenn man was ändern will, muss man es zurückkaufen und zahlt dann nochmal Geld obendrauf. Genau. Das war dann ist dann die Konsequenz für Berlin. Blöd verhandelt oder schlecht verhandelt oder vielleicht auch mit Interessenkollision verhandelt, man weiß, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist es für den Berliner Steuerzahler verdammt schlecht gelaufen und da sage ich mal, aus diesen Beispielen muss man ja mal lernen. Und für uns heißt das, dieses Ansinnen stoppen und hier ganz klar auch Richtung Berlin, diesmal an die Bundesregierung das Signal senden. Wir wollen das nicht und setzt euch gefälligst dort dafür ein, dass dieser Vorschlag vom Tisch kommt, weil ich denke mal, Deutschland hat in der EU doch ein wichtiges Wörtchen mitzureden. Und da ist der Herr Rösler von der FDP gefragt. Ja, der findet das nämlich alles ganz toll. Und da bin ich mal gespannt, wer sich dann da letztlich durchsetzt, ob dann weiterhin der Schwanz mit dem Hund wackelt oder ob dann die CDU da mal ein Machtwort spricht, weil wenn ich das hier alles richtig mitbekommen habe, dann ist die CDU ja durchaus da auch kritisch und nicht so euphorisch wie der Herr Rüssler von der FDP. Du sagst ja gerade schon diesen Weg an Bundesregierung, Europa. Du sagtest gerade im Vorvideo, dass ihr einen Antrag geschrieben habt, da noch verhandelt, mit den anderen Parteien einen gemeinsamen Antrag drauf zu machen, so auf eine größere Basis zu stellen, immer das, was die Piraten ja wollen. Was genau könnt ihr denn hier im Landtag entscheiden, was sich dann bis nach Europa auswirkt? Also kannst du den Zuhörern mal diesen Weg erklären, so ganz kurz? Damit die werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, da sitzt einer auf der EU-Ebene und jetzt kommt hier der Abgeordnete, der Schatz, der irgendwo in unbedeutendem Nordrhein-Westfalen sitzt, also unbedeutend jetzt mal, ne, nur im Verhältnis, und der sagt jetzt irgendwas, was sollte das Team in Europa jungen? Also wie ist dieser Weg, dass wir da was ausrichten können, solange wir nicht im Bundestag sind? Also du sprichst jetzt auf das wahrscheinlich auch Subsidiaritätsverfahren an, was knapp gesagt ausdrückt, dass das, was auf unterer Ebene geregelt und entschieden werden kann, dort geregelt werden soll und nicht auf höherer Ebene, das heißt in Brüssel, wo es weiter weg ist vom Bürger. Das ist im Lissabon-Vertrag auch so verankert worden, dass man sagt, alle Gesetzesvorschläge, die von Brüssel kommen, werden an die Landtage kommuniziert und die können dann sozusagen eine gelbe oder gegebenenfalls auch eine orange oder rote Karte zeigen, wenn denen was nicht gefällt, weil sie sagen, hier, das ist unsere Kompetenz und haltet euch da bitte raus. Mhm. Da gibt es aber enge Fristen, die wurden in diesem Fall, sind die abgelaufen, beziehungsweise da gab es schon, der Vorschlag stand von 2011. Ja. Und da gab es auch schon damals Widerstand, aber nicht ausreichend, weil man muss gewisse Quoren europaweit erfüllen, ähnlich wie es mit der Europäischen Bürgerinitiative ist, da braucht man 1 Million Unterschriften aus mindestens 7 Mitgliedstaaten und so weiter. Mhm. So ist das, ähnlich ist es auch bei diesem Subsidiaritätsverfahren, da gab es auch Widerstand, sogar die Bundesregierung hat sich, glaube ich, dagegen, oder der Bundestag hat sich dagegen ausgesprochen, aber europaweit wurde nicht das entsprechende Quorum erfüllt, deswegen ist diese formale Subsidiaritätsrüge leergelaufen, hatte keinen Erfolg, aber hier geht es natürlich jetzt darum, auch nochmal in die politische Diskussion einzugreifen, auch Einfluss zu nehmen auf das Europaparlament, weil das müsste zustimmen. Mhm. Da laufen jetzt die Verhandlungen noch. Ja, deswegen war auch der Herr Barnier ja im Parlament jetzt letzte Woche. Ja, und da ist natürlich schon wichtig, dass NRW als größtes Bundesland eine Stimme erhebt. Und deswegen wäre es schon ganz sinnvoll, wenn wir hier einen gemeinsamen Antrag zustande bringen, wo man dann sagt, hier, alle parteiübergreifend sind der Meinung, dass das der falsche Weg ist. Weil wir sind zwar nur ein Bundesland und von daher, sage ich mal, jetzt nicht so wie Frankreich, Deutschland, Belgien oder Italien als Nationalstaat dort in der EU präsent. Mhm. Aber andererseits repräsentieren wir hier 18 Millionen Menschen. Und wenn man das jetzt nur mal singulär betrachtet, wären wir sozusagen ich glaube, die siebtgrößte Volkswirtschaft. Mhm. Ja? Und von daher hat das schon Gewicht, was NRW sagt. Und die sind auch daran interessiert, zu erfahren, was wir politisch denken. Und man wird da jetzt nicht so per se ignoriert. Mhm. Von daher denke ich mal, ist das schon wichtig, dass wir uns dazu äußern. Und ich glaube, dass das auch Gewicht hat. Mhm. Ja, ich sag mal, du sagst es gerade, wo du sagst, 18 Millionen Leute mit der Rhein-Ruhr-Schiene, wo wir sehr große Ballungszentren haben, kann ich mir auch vorstellen, dass international Wasseranbieter da bestimmt Interesse hätten, diesen Ballungsbereich zu bespielen. Ich sag mal, ich denke, Landbevölkerung, ich sag mal, ländliche Bereiche sind da wesentlich uninteressanter, aber ich denke mal, die große Ballungszentren, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen. Ja, das wäre so, ich sag mal, alle Fragen, du hast schon gesagt, diese Entwarnung in den Zeitungen ist keine wirkliche Entwarnung. Du warst jetzt in Brüssel, soweit ich weiß. Jetzt so mal intern für uns, was genau machst du in Brüssel jetzt? Ab vom Wasser, sondern so allgemein? Das waren jetzt im letzten Monat 2 Ausschussreisen, die ich gemacht habe. Einmal mit dem Rechtsausschuss und einmal mit meinem Europaausschuss, wo ich dann als Vorsitzender da auch sozusagen agiert habe. Und das war sehr interessant. Es war jetzt Zufall, dass das so kurz hintereinander stattfand. Insgesamt muss man sagen, ist es halt wichtig, dass man in Brüssel auch präsent ist, um sich dort vor Ort zu informieren, Gespräch sucht mit der Kommission oder auch mit Europaparlamentariern, weil das einfach für die politische Willensbildung wichtig ist. Es kommt halt unwahrscheinlich viel an Gesetzesvorschlägen und damit letztlich auch an Politik aus Brüssel. Mhm. Und es ist sehr wichtig, dass man da schon frühzeitig sich einklingt und seine Bedenken oder seine Vorschläge mit einbringt, damit sie berücksichtigt werden. Je früher, desto besser, weil im Nachhinein mit diesem angesprochenen Subsidiaritätsverfahren, was ich eben genannt habe, ist es halt sehr schwer, noch Einfluss zu nehmen. Das hat man jetzt gesehen bei der Trinkwasserrichtlinie, in Anführungszeichen, also diese Konzessionsvergaberichtlinie, wurde zum Beispiel das Quorum nicht erfüllt, was daran auch liegen mag. Nicht, dass das alle anderen toll fanden, diesen Vorschlag, aber man hat relativ wenig Zeit darauf zu reagieren, sich damit zu beschäftigen und dann auch ein entsprechendes Votum abzugeben. Und allein aufgrund des Zeitdrucks oder der mangelnden Zeit kommt dieses Votum nicht oder dieses Quorum nicht zustande. Mhm. So, das heißt, wenn man sich schon früher damit beschäftigt, kann man auch schon eher Einfluss nehmen. Und dann kann man sozusagen ist man nicht nur der Verhinderer, sondern kann vielleicht auch den Gesetzesvorschlag in eine andere Richtung geben oder den Gesetzesvorschlag abmildern oder wie auch immer, was dann einfacher ist. Also quasi Gestaltung stetig werden. Genau. Und nicht nur so ein Ausbessern, Ausputzen im Nachhinein ist immer die schlechtere Variante. Was nicht heißt, wenn da wirklich ein schlechter Vorschlag kommt, dass man da auch dann Stopp sagen sollte. Haben wir auch, wie gesagt, wurde auch versucht. Sollte man auf jeden Fall auch machen. Aber wie gesagt, intelligenter und erfolgsversprechender ist es halt schon im Vorfeld, dort Einfluss zu nehmen. Und dafür ist es halt wichtig, dass man tatsächlich das Gespräch sucht, vor Ort ist, mit den entsprechenden Leuten auch redet und sich da informiert. Mhm. Und das ist wichtig. Und für den Europaausschuss haben wir uns auch vorgenommen, dass wir diese Kontaktpflege weiter betreiben wollen, also uns regelmäßig austauschen wollen. Wir hatten da ein Gespräch zur Energiewende zum Beispiel am letzten Dienstag mit Kommissar Oettinger. Mhm. Und er hat uns auch sozusagen nochmal explizit ermuntert. Ja, wenn man diesen Subsidiaritätsgrundsatz ernst nimmt und Föderalismus ernst nimmt, dann sind auch die Landesparlamente gefordert, sich dort bemerkbar zu machen mit ihren Interessen und ihren Vorstellungen. Und dafür ist es halt auch wichtig, dass man sich persönlich kennt und, sage ich mal, da auch den Kontakt pflegt. Und das wollen wir tun. Muss ich vorstellen, wir sind hier mit NRW von Düsseldorf eine gute 2 Stunden von Brüssel entfernt. Das ist also nur die halbe Strecke wie Berlin. Mhm. Ja, und diesen Vorteil sollten wir durchaus ausspielen. Und die nächste Brüsselreise ist geplant für die zweite Jahreshälfte. So in der Bundestagswahl wird es erst Dezember sein. Mhm. Aber wir planen so zwei Besuche pro Jahr. Sollte drin sein, denke ich mal, also auch das Reisekostenbudget dann nicht zu sehr strapaziert und der Steuerzahler-Geldbeutel nicht zu sehr in Anspruch genommen wird. Mhm. Ich glaube, das lohnt sich, dass man das macht. Und eigentlich müssten es die anderen Ausschüsse, jetzt abgesehen von diesem Europaausschuss, der natürlich besonders gefordert ist, aber die anderen Ausschüsse machen das ja auch schon zaghaft oder der eine oder andere mehr oder weniger. Wie gesagt, der Rechtsausschuss war jetzt zum Beispiel da, wo ich ein normales Mitglied bin. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Frequenz sein wird, aber grundsätzlich befürworte ich das und ich hoffe, dass da auch mehr Aktivitäten stattfinden werden, weil es wichtig ist, um die Interessen der Menschen in NRW auch gut zu vertreten. Mhm. Klar. Daran anschließend die letzte Frage, weil es mir gerade einfällt, zumindest von meiner Seite aus. Ich hatte neulich ein Gespräch mit der Katharina Nukrun und dem Jens Seidenbusch zur Europäischen Datenschutzverordnung. Da wurde halt erzählt, wir haben darüber gesprochen, dass Lobbyisten, Vereinigungen oder auch Firmen direkt Vorlagen einbringen. Das ist schon eine richtig schöne Aufgabe, und schön geschrieben, dass man sie nur Copy-Paste einfügen kann und natürlich ihre eigenen Interessen drinstehen. Du hast jetzt ja schon mehr Kontakt nach Europa zu diesem ganzen europäischen Verwaltungsapparat und Regierungsapparat gehabt. Kannst du dazu irgendwas sagen, ist das wirklich so schlimm da oder ist das jetzt nur auf diese eine Datenschutzverordnung so bezogen? Also was ich gehört habe, also das ist jetzt mal aus zweiter Hand, muss es wohl gerade jetzt bei der Datenschutzgrundverordnung extrem gewesen sein. Also dass man wirklich gestöhnt hat und sagt, also da muss wirklich ein Lobbyistensturm losgebrochen sein, weil das natürlich ein Riesenthema ist. Da geht es ja um zig Milliarden, das ist ein Riesenmarkt. Und da wird natürlich mit Zähnen und Klauen drum gekämpft, da möglichst die Regelungen reinzukriegen, die für die Industrie oder für bestimmte Unternehmen halt lukrativ sind, um möglichst viel mit Daten machen zu können, um da halt Geschäftsmodelle draus zu machen. Und da gibt es jetzt gibt's ja auch dieses Internetprojekt Lobby Plug, wo halt aufgezeigt wird, welche Lobbyistentexte dann letztlich in Änderungsvorschläge gemündet sind, waren teilweise 1:1 einfach übernommen, Copy-Paste, wo man dann das dann sehr gut nachvollziehen kann. Ja, also das ist ein Problem und wir Piraten, aber ich denke die Grünen auch, fighten da dagegen. Da ist die Amina Andersdotter ja im EU-Parlament für uns sehr aktiv und hat da mit der European Digital Rights Foundation zusammengearbeitet und dann deren Vorschläge sozusagen übernommen, die natürlich sehr bürgerrechtsfreundlich sind, ja, und die sagen, den Datenschutz sehr hoch halten, was man dann kurioserweise bei dieser Lobby-Plug-Seite ihr, glaube ich, vorgehalten hat. Was ich dann auch etwas kurios finde, weil das in meinen Augen schon einen Unterschied darstellt, auf wessen Seite man kämpft. Ja, klar. Ja, also, ja, ich sag mal, das mag jetzt durch meine Piratenbrille vielleicht auch ein bisschen beeinflusst sein, dass ich dann da, ja, okay, das mit zweierlei Maß messe, aber ich denke, das ist schon okay, wenn man sich für, in Anführungszeichen, den schwächeren Part einsetzt, weil das ist, glaube ich, unbestritten, dass die Industrie mit einem Vielfachen an Aufwand arbeitet und da viel mehr ihre Interessen ausspielen kann, weil sie damit mehr Manpower dahinter steht, dass sie das mehr finanziert und, sage ich mal, die Bürgerrechtsseite da quasi auf verlorenen Posten ist, oder jedenfalls, das ist so ein David gegen Goliath-Ding, ja, und da muss ich sagen, dann halte ich doch gerne zu dem Underdog und sehe zu, dass da unsere Grundrechte möglichst gewahrt sind. Und da steht ja auch unsere Forderung Transparenz für Nebeneinkünfte und Verwandlung etc., ne? Ja, klar. Kann ich auch noch ganz kurz was zu sagen? Habe ich gestern erfahren, es gibt, mache ich heute einen Podcast, so kann ich keine genauen Sachen sagen, zwei Umfragen, wo die EU die Bürger befragt, wie sie was gerne hätten zu zwei bestimmten Themen. Und da wurde mir gesagt, dass die Industrie da wohl auch sehr viele Leute hat, die dann diese Fragen beantworten, weil das irgendwie kein sicheres Token-System ist oder sonst was, da kann halt jeder online mitmachen. Und die haben dann, da weiß ich nicht, zigtausend Leute, die dann ihre Meinung über verschiedene Namen eingeben. Also das soll wohl auch schon so sein. Aber wie gesagt, da mache ich heute Abend noch einen Podcast mit dem Paki zu, der da im Datenschutzbereich auch zuständig ist. Kannst du dir dann hier anhören, wenn dich das interessiert. Auf jeden Fall. Wir werden ja zu dem Thema noch nächste Woche die Anhörung haben. Ja. Das ist auch wichtig. Also freut mich auch, dass wir das hingekriegt haben. Mhm. Da ist das auch gut besetzt. Also da wird hier der einmal von der EU-Kommission, der Herr Nemitz da sein, der das, glaube ich, auf der Arbeitsebene mitverfasst hat oder jedenfalls da auch entscheidend mitgewirkt hat, auf jeden Fall. Den hatten wir auch schon in Brüssel getroffen. Den jetzt nochmal hier zu haben, ist dann auch nochmal ein Spaß. Unser Landesdatenschutzbeauftragter wird da sein und wir haben den Präsidenten von IDRI geladen. Ich hoffe, er kommt da, er hat zumindest zugesagt, dass das klappt. Und noch andere weitere Experten, bekannte Professoren, auch eine Vertreterin von Herrn Professor Hörn, wird vielleicht von der Uni Münster, wird vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff sein. Ja, und das wird auch nochmal spannend, weil im März ist ja dann auch, glaube ich, schon im Parlament die Debatte oder die Entscheidung über die Verordnung angesetzt. Also da drückt jetzt auch ein bisschen die Zeit und da werden wir dann auch nochmal von Landtagsseite aus da auch nochmal hoffentlich ein politisches Signal setzen können für Datenschutz. Mich würde es freuen, wenn ihr diese Anhörung aufzeichnen könnt. Da kämpfe ich gerade drum. Das ist ja mit Streaming hier, weiß ja vielleicht nicht ganz so einfach. Allein schon von den technischen Voraussetzungen, die sind halt nicht überall gegeben. Im Bundestag ist es so, dass die meisten auch Ausschusssäle mit entsprechenden Kameras ausgestattet sind. Das ist hier in NRW leider noch nicht so. Das heißt, es wird davon abhängen, ob wir die Anhörung im Plenarsaal stattfinden lassen können. Das ist dann wieder mit organisatorischen Absprachen dann verbunden und die laufen gerade im Hintergrund und ich hoffe, dass wir es in den Plenarsaal bekommen und dann, wenn das der Fall ist, dann stehen die Chancen auch gut, weil da die entsprechenden Kameras schon installiert sind per se, dass es dann auch übertragen und gestreamt wird. Und ich sag mal, muss ich jetzt mal so als Podcaster sagen, einfach eine Kamera irgendwo in die Ecke stellen und mit aufzeichnen, ginge da nicht, mehr zumindest nachträglich zu veröffentlichen? Ging prinzipiell schon, nur ist das natürlich dann mit der, dann weißt du ja auch als Podcaster, wie ist es mit dem Ton, ja, wie ist es mit dem Bildwechsel, wenn du halt eine Expertenrunde hast und wir werden 8 oder 10 da haben, die kriegst du nicht alle in einen Bildausschnitt Und du hast ja noch Fragesteller, die sitzen dann auch wieder anderswo im Raum. Klar. Das heißt, du kriegst es nicht mehr so hin, dass es auch für den Zuschauer, glaube ich, vernünftig ist. Mhm. Ja, na, und Ton wäre dann auch nochmal, ne, das hast du dann schlecht verständlich. Und also ich habe da grundsätzlich kein Problem mit. Nur, du weißt auch, wenn du einen schlechten Stream hast oder ein schlechtes Video, dann hast du irgendwann nach einer halben Stunde spätestens auch keinen Bock, weil du verstehst den Fragesteller nicht oder du kriegst die Antworten nicht richtig mit. Also irgendwas stimmt dann wieder nicht. Und dann, also ich fände es schön, wenn wir es tatsächlich mit dem Plenarsaal hinkriegen, weil da haben wir mittlerweile eine doch bessere Technik als noch vor der Sommerpause. Da war der Stream ja auch teilweise sehr abenteuerlich. Ja, da haben wir ja schon darauf hingewirkt, dass das besser wurde. Da sieht man auch hier Piraten wirken, auch wenn wir es uns noch besser vorstellen können. Aber zumindest, wenn wir es dort dann machen, ist die Qualität so, dass man sich das dann auch über 3 Stunden anschauen mag, weil so lange wird die Anhörung dauern. Mhm. Und das wäre halt schon schön, was in vernünftiger Qualität dann auch haben. Weil ich halte das Thema für sehr wichtig und würde mich freuen, wenn das dann auch viele mitverfolgen können, zumindest nachträglich, wenn man sich dann die Aufzeichnung dann auch nochmal anschauen kann. Klar. Ja, ich habe da gesehen, was da reingeschrieben werden soll von Datenminimierung, was eigentlich drin stand zu, es darf nicht exzessiv passieren. Und ich sage mal, du als Jurist weißt, exzessiv gibt es wahrscheinlich keine Rechtsdefinition von, deswegen erstmal alles aufgezeichnet und schreiben wir erstmal 20 Jahre, bis es eine Regelung gibt und die ist dann wieder schwammig. Ja, ne? da gibt es also einigen Diskussionsbedarf. Ja. Wir haben einen sehr umfangreichen Fragenkatalog dazu erarbeitet. Für die Grünen, Rot-Grün hatte einige Fragen eingereicht. Von uns kamen dann nochmal, ich glaube, allein 9. Und ja, dann kannst du schon mal so überschlagen, wie viele Antworten dann kommen werden. Also 8 bis 10 Sachverständige sollen dann Fragekatalog von, ich weiß nicht, wir sind bei über 20 bestimmt. Müsst ihr jetzt mal schauen. Also das wird eine sehr stressige Anhörung und bin mal gespannt, wie dann das Credo die Quintessenz dessen sein wird. Gut, dann muss ich an dieser Stelle natürlich sagen, wenn du damit fertig bist, hätte ich gerne wieder eine Aufnahme, ein Gespräch mit dir, um halt die Quintessenz einmal aufzunehmen. Mhm. Ansonsten möchte ich jetzt nicht von deiner vom Steuer bezahlten Arbeit weiter abfallen. Das gehört ja Öffentlichkeitsarbeit, gehört ja dazu und fürs Krähennest oder auch für die NRW-Piraten immer gerne. Alles klar, vielen Dank. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.